Hola, hallo, ¿qué tal? Wie geht es euch? Hier ist Mercedes Herrada. Willkommen zu der ersten Ausgabe von Mixtape im Jahr 2026. Die Nummer 64. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Wie immer hört ihr Mixtape hier jeden vierten Samstag auf OS Radio 104,8 und weltweit über osradio.de. Auch dieses Jahr machen wir wie gewohnt weiter. Ich möchte euch weiterhin viele eher unbekannte Bands vorstellen, gemischt mit dem Genuss von Klassikern, Neuheiten und großen etablierten Bands. Die musikalische Bandbreite bleibt riesig. Wir spielen alles von Punk über Rock bis hin zu Metal. Mixtape bleibt offen für alle. Ich spiele nicht nur das Material der Plattenfirmen, sondern auch das, was mir Bands direkt zuschicken. Aus der ganzen Welt und natürlich nicht nur aus Spanien. Besonders freue ich mich auf Musik hier aus der Region Osnabrück. Die möchte ich nämlich nicht nur hier auf OS Radio teilen, sondern auch in meiner wöchentlichen spanischen Sendung vorstellen. Ach so, diese und alle vergangenen Sendungen findet ihr übrigens immer auf meiner Website mixtaperadio.online. Wir fangen das Jahr direkt politisch und energiegeladen an. Aus New York, die Ramones. Wir hören Bonzo Goes to Bitburg, ein Song, der den umstrittenen Besuch von Ronald Reagan auf dem Friedhof von Bitburg kritisiert. Der Titel ist purer Sport. Bonzo war der Name der Schimpansen in dem Film Bedtime for Bonzo von 1951. Und wer spielte darin die Hauptrolle? Genau. Ronald Reagan. Die Demonstranten nutzten das damals als Slogan gegen ihn, in ein echter Klassiker. Direkt danach geht es ins Baskenland, nach Baracaldo in der Provinz Vizcaya. Dort machen Obsession Fatal Punkrock mit Straßenattitüde. las horas más aburridas, que como una guillotina te consume la rutina. Cuéntala ya la deriva, siempre jodiendo mi vida, más me joden las mentiras. El trabajo dignifica que tu mierda me salpica. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros, y que juntos vamos a acabar borrachos y pendencieros. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros, y que juntos vamos a acabar borrachos y pendencieros. Prefiero abrazar mi ruina que pudrirme en oficina. Si ahora estoy perdiendo el tiempo contaminando mi cuerpo, mucho más me intoxicaron tus escuelas para esclavos. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros, y que juntos vamos a acabar borrachos y pendencieros. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros, y que juntos vamos a acabar borrachos y pendencieros. Das war ein Obsession Fatal mit ihrem rauen Sound aus dem Norden Spaniens. Ihre neue Single Gatos Callejeros ist die Visitenkarte für diese neue Ära der Band. Das Album erscheint demnächst über das Label Demons Records. Wir machen weiter mit Billy Talent und ihrem Hit Devil in a Midnight Mass. Der Song stammt vom zweiten Studioalbum Billy Talent 2, das dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. City von Worsted Wizards, eine junge, aufstrebende Hardrock-Band aus Schweden. Ihr Sound mischt klassische Einflüsse wie Van Halen oder Extreme mit modernem Druck. Sie kommen gerade von einer Tour aus Support für Eclipse zurück. Jetzt wird es legendär hier im Mixtape. Wir feiern ein Jubiläum bald. Die Songs der A-Seite vom Album Guns N' Roses Lies wurden ursprünglich 1986, also vor bald 40 Jahren, auf der EP Live Like a Suicide veröffentlicht. Daraus hören wir jetzt Guns N' Roses mit der akustischen Version von You're Crazy. Liverpool, Hammer aus Valencia mit der neuen Single Nos Oirán Cantar. Das bedeutet auf Deutsch, sie werden uns singen hören. Jetzt habe ich eine ganz besondere Zusammenarbeit für euch. Zwei Großen der spanischen Metal-Szene, Armando de Castro, der legendäre Gitarrist von Barón Rojo, hat sich mit Leonor Marchesi zusammengetan. Sie war unter anderem die Stimme der Kultband Santa in den 80ern und ist aktuell bei Ido, die wir auch hier im Mixtape schon mehrmals gehört haben. Das ist spanischer Rock-Adel. Wir hören Nada de ti, auf Deutsch nichts von dir. Und direkt danach bleiben wir in Spanien für baskischen Metal, auch neu. Sugoi heißt die Band mit ihrem Song auf Baskisch in Guma. Viel Spaß damit. Nunca te fíes, nada tendrás de los que odian la libertad. Por Mixtape. Hier findest du Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke und genieße Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr findest du im Mixtape unglaublich großartige Bands aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mehr Infos zur Sendung, Playlist und Podcast findest du auf mixtaperadio.online. Gerade im Jahr 1976, vor ca. genau 50 Jahren, erschien das Album Jailbreak. Das waren die unvergesslichen Thin Lizzy mit dem Titelsong. Jetzt wechseln wir die Stimmung, es wird etwas düsterer. Hier kommen die Pioniere des Gothic Metal Paradise Lost mit Tyrant's Serenade. Und direkt danach eine Band aus Ponferrada, aus der Region El Bierzo in Kastilien und León, das sind Black Bomber, der Song. Gibt ihrem neuen Album, das sie gerade öffentlich haben, den Namen Heading to Hell.

von Mixtape noch ein 50-jähriges Jubiläum aus dem Jahr 1976. Das Meisterwerk Rising von Rainbow mit dem großartigen Ronnie James Dio hören wir jetzt Stargazer. Bleibt dran, nach den Nachrichten von OS Radio bin ich mit der zweiten Stunde zurück. Bis gleich. I knew no willkommen zurück zur zweiten Stunde von Mixtape auf OS Radio. Ich bin Mercedes Herrada und wir machen direkt weiter mit viel Energie. Wir starten im Süden von Spanien, in Jerez de la Frontera. Dort gibt es eine Band namens Decum. Gegründet wurde sie 2017 von Freunden, die den Rock der 70er, Southern Rock und Blues lieben. Ihr Sound ist handgemacht und voller Leidenschaft. Der Song heißt Bestia. Danach ein Klassiker. Wir feiern dieses Jahr 50 Jahre vom Album High Voltage, dem ersten internationalen Album von AC/DC aus dem Jahr 1976. Nach Decum AC/DC mit Can I Sit Next to You, Girl. Yeah! girl. Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you and take you home? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, lick your ear? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Come on! Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I? Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Das war ein Lionheart aus Oakland, Kalifornien. Sie bleiben sich treu und knüpfen an alte Zeiten an. Ihr neues Album Valley of Death 2 erscheint am 9. Januar über A Rising Empire. Jetzt kommen wir zu einem der Big Four des Thrash Metal, Megadeth. Ihr neues Album kommt am 23. Januar. Hier ist Let There Be Shred. The stage has been lit. Get up on your feet. Harsh down to shred. Shred! Pinikion aus den Niederlanden, ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu ihrem Album The Force of Nature, das im Februar erscheint. Jetzt gehen wir wieder nach Spanien, in die Region Murcia, nach Cartagena. Dort sind Scarecrow Avenue zu Hause mit ihren neuen Singles, sind hier ein Mixtape Cementerio de Vanidades, auf Deutsch Friedhof der Eitelkeiten. Das war eine Zeitreise ins Jahr 1986. Das war ein Iron Maiden mit Heaven Can Wait from Somewhere in Time. Wir bleiben bei harten Klängen, gehen aber nach Zaragoza in Spanien. Die Band Work mischt Thrash Metal mit epischen Melodien. Wir hören All Reckoning. schöne Heavy Metal aus Großbritannien mit Tel Ganach. Hier haben wir das Lied Tears in Rain gehört. Jetzt geht's weiter mit einer der besten Stimmen im Rock. Miles Kennedy aus Orlando, Florida, kommen Alter Bridge. Sie sind zurück mit neuem Material für 2026. Hier ist Playing Aces. Playing Aces, still I'm on it once again. Das war Breath von Nomad, Post-Metalcore aus Belgien und der erste Vorgeschmack auf ihr neues Album Oxygen. Weiter mit noch einer neuen Entdeckung aus Spanien. Wir gehen nach Andalusien, genauer gesagt nach Écija in der Provinz Sevilla. Dort hat sich nach der Pandemie eine neue Thrash-Metal-Band gegründet, Proyecto Mordraker. Ihr Debütalbum heißt El Nacimiento, auf Deutsch die Geburt. Daraus hören wir jetzt Negrura, das bedeutet Dunkelheit. Yeah. Gold, Beat Me Soul Weeper aus dem Debutalbum von 2005, The Strength, The Sound, The Songs. Wir kommen langsam zum Ende von Mixtape Ausgabe 64 der ersten Sendung des Jahres. Von Herzen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich lade euch ein, mal auf die Webseite der Sendung zu schauen, mixtaperadio.online. Dort findet ihr alle Infos zu heutigen und zu früheren Ausgaben. News und natürlich die Links zum Nachhören auch von der spanischen Ausgabe, die wöchentlich läuft. Zum Abschluss wird es noch einmal heftig. Wir gehen nach Sevilla. Killdoza spielen Thrash und Death Metal. Der Song ist der Titeltrack des zweiten Albums, das am 6. Februar erscheint. Hier ist Merciless Violence. Ein riesiges Dankeschön von Mercedes Herrada. Saludos, mach's gut und bis zur nächsten Ausgabe von Mixtape. Superior!